Diplomatie. Ich hab keine Ahnung von Kunst oder Kultur, aber gescheite Deppen, ja, die kenne ich grad nur. Ich weiß nicht, warum man ein Euro in mein Kulli fällt. Ich weiß nicht, warum sie ein Vorsatz nur einen Tag lang heut. Ich weiß nicht, warum ich niemals einen Tag heut. Ich weiß nicht, warum ein Baum wird zu alt. Aber eins weiß ich sicher, ich bin nicht so gescheit wie du. Soziologie, von Germanistik oder Diplomatie. Ich hab keine Ahnung von Kunst oder Kultur, aber gescheite Deppen, die kenne ich grad nur. Gescheit Haferl schließen kaum, dass die umschaut. Gescheit Haferl sind wir die leise am Kopf. Für uns haben sie immer die passende Antwort, doch ich brauch sie so nötig wie der Kuck.